wer wir sind, sagen Sie ihm alles. Sie bekommen von uns Tabletten für 2 Tage. Und in 48 Stunden verschaffen Sie uns das, was wir von Ihnen erwarten. Verstanden? Hier. Und jetzt dabei. Raus! Moskau, Mon Amour. Kriminalhörspiel in 2 Teilen von Franz Maria Sonner. Nach dem gleichnamigen Roman von Robert Little. Aus dem Amerikanischen von Bernhard Rietz. 1. Teil. Die Personen und ihre Darsteller. Aida Christiane Bachschmidt. Ben Günther Maria Halmer. Vadim Gottfried John. Oberst Prasienko Edwin Marian. Inkermann Michael Mendel. Maisie Sophie Reuss. Kaster Thomas Holzmann. In weiteren Rollen Christiane Blumhoff, Martina Bötte-Sonner, Leo Bartiszewski, Dirk Galuba, Michael Habeck, Käthe Jennicke, Juliane Köhler, Ulrike Griner, Detlef Kügo, Hans-Günther Martens, Klaus Neumann, Julian Sonner, Helmut Stange und Ralf Wolter. Ton und Technik Wolfgang Karrett und Christina Schulze. Assistenz Hans Welker. Regie Barbara Plensat. Produktion Bayerischer Rundfunk 1994.